Deutschlandfunk Kommentar. Heute zum Urteil des Oberverwaltungsgerichts Berlin, wonach die CDU 21 Millionen Euro aus der Parteienfinanzierung zurückzahlen muss und zur Bewertung der sogenannten Riester-Rente, 5 Monate nach ihrer Einführung. Außerdem ein Zwischenruf zum Ausscheiden der Favoriten Frankreich und Argentinien bei der Fußball-Weltmeisterschaft. Wegen ihrer Spendenaffäre muss die CDU nun doch knapp 21 Millionen Euro staatlicher Zuschüsse aus der Parteienfinanzierung zurückzahlen. Mit dieser Entscheidung hob das Oberverwaltungsgericht in Berlin ein anderslautendes Urteil der ersten Instanz auf und bestätigte die vom Bundestagspräsident Thierse verhängte Sanktion gegen die Partei. Matthias Thiel kommentiert. Stellen Sie sich einmal vor, Sie geben Ihre Steuererklärung beim Finanzamt ab. Fristgerecht, auch formal richtig. Vor allem haben Sie unterschrieben, Ihre Adresse angegeben und Sie haben, das ist ganz besonders wichtig, Ihre Kontonummer für die selbstverständlich zu erwartenden Rückzahlungen ordentlich verzeichnet. Alles bitte in Schönschrift. Vielleicht sind dann auch noch ein paar Zahlen an den dafür vorgesehenen Stellen eingetragen. Nehmen Sie irgendwelche, so ganz genau braucht es nicht zu sein. Dazu noch ein paar andere Details über eventuelle Einnahmen oder auch mögliche Ausgaben. Dann denken Sie sich noch aus, was Sie vom Finanzamt unbedingt ausgezahlt bekommen wollen. Jetzt ab damit, wie gesagt, rechtzeitig und ordentlich ausgefüllt. Tja, schon ist alles erledigt. Nunmehr müssen Sie nur noch den Eingang des Geldes auf Ihrem Konto überwachen. Sollte sich der Sachbearbeiter in Ihrem Finanzamt jedoch weigern, Ihren Vorstellungen nachzukommen, wenden Sie sich einfach an das Berliner Verwaltungsgericht. Da kann Ihnen geholfen werden. Alles Spinne? Ja, eigentlich schon. Doch nach dem Urteil des Berliner Verwaltungsgerichtes vom Januar letzten Jahres hätte man eigentlich annehmen können, dass es nun so laufen wird in dieser Republik. Die CDU hatte sich erfolgreich in erster Instanz mit ihrer Auffassung durchgesetzt. Sie meinte nämlich, Voraussetzung für die staatliche Finanzierung der Parteien sei nur die formale Korrektheit ihres jeweiligen Rechenschaftsberichtes. Das Oberverwaltungsgericht Berlin hat nun aber endlich die Verhältnisse wieder gerade gerückt. Die Bewilligung der staatlichen Mittel für die politischen Parteien setzt eben nicht nur die fristgerechte Abgabe eines Rechenschaftsberichtes voraus. Er muss auch inhaltlich richtig sein. Dafür gibt es eindeutige Gründe. Nicht nur das gesunde Rechtsempfinden, mit dem ja immer wieder so gerne und sehr oft argumentiert wird. Nein, auch Artikel 21 des Grundgesetzes ist eigentlich unzweideutig. Danach müssen die Parteien nämlich über die Herkunft und die Verwendung ihrer Mittel sowie über ihr Vermögen öffentlich Rechenschaft ablegen. Schon dieser in der Verfassung festgeschriebene Grundsatz, das sogenannte Transparenzgebot, fordert tatsächlich die vollständige Wahrheit über die Finanzen der Parteien. Wie es von jedem Steuerbürger ja auch verlangt wird. Stichwort Ehrlichkeit. Aber damit nahm es die CDU ja nicht so genau. Voran ihr ehemaliger Law and Order Minister Manfred Kanter. Über 20 Millionen Mark versteckte er 1983 für die hessische CDU in der Schweiz. Später wurde zur Verschleierung sogar die Stiftung Zaunkönig gegründet. Herkunft der schwarzen Millionen? Offiziell ungeklärt. Zurück kam das Geld auf illegalem Weg, deklariert als sonstige Einnahmen oder sogar als jüdische Vermächtnisse. Angaben in den Rechenschaftsberichten der CDU dazu? Fehlanzeige. Kassiert hat aber die Union fleißig dafür. Nämlich die staatliche Unterstützung, berechnet aufgrund der von der Partei gemachten Angaben. Alleine dies schon ein Skandal. Dann allerdings auch noch die Notwendigkeit von wahrheitsgemäßen Angaben für die Auszahlung der Zuschüsse in Frage zu stellen, schlug dem Fass den Boden aus. Dass dabei auch noch angeblich so unabhängige Verwaltungsrichter mitspielten, war tatsächlich nicht mehr zu verstehen. Jetzt hat der dritte Senat des Gerichts dem unsäglichen Treiben ein Ende gemacht. Danke.